Erster im 12. Jahr sprach Gott am ersten Tag des 12. Monats zu mir. Zweiter singe ein trauriges Lied für den Pharao. Er ist wie ein junger Löwe oder ein Krokodil. Dritter Gott sagt, ich werfe mein Netz über dich. Viele Völker helfen mir dabei. Vierter, ich werfe dich auf das Feld. Die Vögel und Tiere fressen dich. Fünfter, ich lege dein Fleisch auf die Berge. Dein Körper füllt die Täler. Sechster, dein Blut fließt über das Land. Die Bäche werden voll davon sein. Siebter, ich mache den Himmel dunkel. Die Sonne und der Mond leuchten nicht mehr. Achter, ich mache es dunkel über deinem Land. Das sagt Gott. Neunter, viele Völker sind traurig. Ich schicke deine Leute in fremde Länder. Zehnter, viele Völker haben Angst. Ihre Könige zittern. Ich zeige ihnen mein Schwert. Elfter, Gott sagt, der König von Babel kommt mit seinem Schwert zu dir. Zwölfter, starke Soldaten töten dein Volk. Sie zerstören die Schätze von Ägypten. Dreizehnter, ich töte auch alle deine Tiere am Wasser. Niemand macht das Wasser mehr schmutzig. Vierzehnter, dann wird das Wasser wieder klar. Die Flüsse fließen ruhig. Das sagt Gott. Fünfzehnter, ich mache Ägypten zu einer Wüste. Dann wissen alle, ich bin Gott. Sechzehnter, das ist ein trauriges Lied. Die Frauen der Völker sollen es singen. Siebzehnter, im 12. Jahr sprach Gott am 15. Tag des Monats zu mir. Achtzehnter, weine über das Volk von Ägypten. Sie gehen hinunter zu den Toten. Neunzehnter, bist du schöner als andere? Geh hinunter zu den Toten. Zwanzigster, viele Menschen sterben durch das Schwert. Der Pharao und sein Volk sterben auch. 21. Starke Männer bei den Toten sprechen zum Pharao. Er ist jetzt hier. 22. Dort ist Assur mit seinen Soldaten. Das Schwert tötete sie alle. 23. Ihre Gräber sind tief in der Erde. Früher machten sie den Menschen Angst. 24. Dort ist Elam mit seinem Volk. Das Schwert tötete sie alle. 25. Sie machen ihm ein Bett unter den Toten. Seine Soldaten sind um ihn herum. 26. Mesech und Tubal sind auch dort. Das Schwert tötete alle ihre Soldaten. 27. Sie liegen nicht bei den Helden von früher. Diese Helden hatten ihre Schwerter unter dem Kopf. 28. Dort ist Edom mit seinen Königen und Fürsten. Sie liegen bei den Toten. 29. Dann ist Edom mit seinen Königen und Fürsten dort. Sie liegen bei den Toten. 30. Dort sind die Herrscher aus dem Norden. Auch die Leute aus Sidon sind dort. 31. Der Pharao sieht sie alle. Das tröstet ihn. Er und sein Herr sind tot. 32. Der Pharao machte früher Angst. Jetzt liegt er bei den Toten. Das sagt Gott.